Eines Tages kam Percy in den Steinbruch. Er wollte Steine für seine Güterwagen holen. Alles war mit Schnee und Eis bedeckt und es war kein Ton zu hören. Percy fuhr weiter. Er fand Mavis, die neue Diesellokomotive, die sich in einem Felsunterstand ausruhte. »Kopf hoch, Mavis«, rief er. Mavis dachte immer noch an den Ärger, den sie mit den Güterwagen hatte. »Mein Chef sagt, ich höre nicht auf seinen Rat. Er sagt, ich habe auf Tobis Strecke nichts verloren. Tobi ist ein Nörgler.« »Tobi hat mehr über Güterwagen vergessen, als du je wissen wirst«, antwortete Percy. »Du musst die Güterwagen dahin bringen, wo er sie braucht. Dann bist du eine wirklich nützliche Lokomotive. Und jetzt entschuldige mich, ich muss diese Steine zum Hafen bringen.« Mavis mochte Percy, aber trotzdem wollte sie nicht auf seinen Rat hören. »Warum darf ich nicht auf Tobis Strecke?« Die Anordnung der Abstellgleise war schwierig. Wenn Mavis die Güterwagen dorthin bringen wollte, wo Tobi sie brauchte, musste sie ziemlich viele Fahrten machen. Sie entwickelte einen Plan. Wenn wir auch nur ein kleines Stückchen von Tobis Strecke befahren würden, würden wir uns viele Umstände sparen. Ihr Lokomotivführer schöpfte keinen Verdacht und erlaubte ihr, bis zur ersten Kreuzung zu fahren. Einige Tage später änderte sich das Wetter. Mit der Schneeschmelze setzte der Betrieb im Steinbruch wieder ein. Einige Züge waren so lang, dass Mavis bis über die erste Kreuzung hinausfahren musste. Jetzt zu ihrem Plan. Sie wollte auf der Strecke weiterfahren und es sollte so aussehen, als wäre es nicht ihre Schuld. »Könnt ihr ein Geheimnis für euch behalten?«, fragte sie. »Ja, ja, ja!« »Würdet ihr mir an der ersten Kreuzung einen Schubs geben und niemandem verraten, dass ich euch darum gebeten habe?« Die Güterwagen versprachen es, aber während Mavis Abwesenheit kam Tobi. Er hatte sich entschlossen, die Güterwagen selbst zu rangieren. Die Güterwagen beschlossen, ihn herumzustoßen. Sie erreichten die erste Kreuzung und Tobis Bremsen zogen an. Das war das Zeichen für die Güterwagen. »Weiter, weiter, weiter!« schrien sie. Tobi fuhr weiter mit den schreienden und kreischenden Güterwagen hinter sich. Niemand hatte festgestellt, dass die Schneeschmelze einen Bergfluss in einen reißenden Strom verwandelt hatte und die Brücke, die über ihn führte, einzustürzen drohte. Die Gleise spannten sich jetzt wie das Seil eines Seiltänzers über das hinabdonnernde Wasser. »Halt, halt!« schrie Tobi. Der Lokomotivführer versuchte, alles in den Griff zu bekommen, aber sie kamen der Brücke immer näher. Der Lokomotivführer machte eine Vollbremsung. Tobi hielt, blieb auf den Gleisen und balancierte mit seinen Rädern über dem Abgrund. Mavis war entsetzt und kam schnell zu Hilfe. Der arme Tobi drohte, in die Tiefe zu stürzen. Arbeiter verankerten Tobi mit Ketten, während sie die Güterwagen wegzog. Dann rettete sie Tobi. Langsam und vorsichtig zog sie Tobi von der Brücke zurück auf die Gleise. »Es tut mir leid mit den Güterwagen«, sagte Mavis. »Ich kann es nicht fassen, dass du sie noch rechtzeitig zum Halten gebracht hast.« »Na ja«, sagte Tobi, »mein Lokomotivführer hat mir von Zirkusleuten erzählt, die einen Balanceakt machen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich das auch mal tun muss.« Später kam der dicke Kontrolleur. »Das war wirklich sehr gut«, sagte er Mavis, »und wie ich höre, hast du geholfen.« »Das mit den Güterwagen war meine Schuld, Chef«, sagte sie zögernd. »Aber dürfte ich was? Manchmal die Strecke entlangfahren, Chef, dann könnte mir Tobi zeigen, was zu tun ist.« »Selbstverständlich«, antwortete der dicke Kontrolleur, »wenn dein Chef damit einverstanden ist.« Und so wurde es abgemacht. Jetzt ist Mavis im 7. Lokomotivenhimmel und der dicke Kontrolleur hält sie für eine wirklich nützliche Lokomotive.